Joyce Monsignor, one person Monsignor would have told you. Joyce, wir wissen, welches Geschenk ich mitbringe. Yes, here's what I said. Also, ich habe Folgendes gesagt. I said, I wish this quarantine would go until the end of the year. Ich sagte, ich wünschte, diese Quarantäne würde bis zum Ende des Jahres dauern. Except our EPS. Außer bei unserem EPS. Yeah, I want to do our EPS. Ja, ich werde unser EPS machen. School of the supernatural and the prophetic. Die Schule des Übernatürlichen und Prophetischen. That's what I want to do. Das möchte ich wirklich tun. Of course, and my school in Poland. Und natürlich meine Schule in Polen. But the quarantine actually, I've more work, I think, than ever before. Aber während der Quarantäne habe ich in Wirklichkeit mehr Arbeit als jemals zuvor. I'm doing a conference in Germany. Ich mache eine Konferenz in Deutschland. Okay, 400 people, let's go. Okay, 400 Leute, lasst uns anfangen. Okay, I will do no live the rest of this week until Saturday. Diese Woche mache ich keine Lives mehr bis Samstag. And I'll tell you why. Und ich sage euch warum. Because I'm going to hospital. Denn ich gehe ins Krankenhaus. Yep. Ja. I have a surgery that is between 8 and 10 hours. Ich bekomme eine Operation, die zwischen 8 und 10 Stunden dauert. You know why? Und wisst ihr warum? See this? Seht ihr das hier? I'm gonna have a hair transplant. Ich bekomme eine Haartransplantation. Yay! You know why? Wisst ihr warum? Because I got one for free. Weil ich sie umsonst bekomme. You know why I got a hair transplant for free? Und wisst ihr, warum ich kostenlose Haartransplantation bekomme? Because I've learned never to ask. Weil ich gelernt habe, nie zu bitten. Listen, she's saying drischi. Drisch. She said that I don't do any life and that I don't get hair. Sie sagt, dass ich keine Lives mehr mache, sondern Haare bekomme. So anyhow. Wie dem auch sei. I was offered to have a free hair transplant. Mir wurde eine kostenlose Haartransplantation angeboten. And my wife likes me to have more hair than I do have. Und meine Frau mag es, wenn ich mehr Haare habe als jetzt. So I'm doing my wife a favor. Und darum tue ich meiner Frau einen Gefallen. But even though I'm going to do that, I'm still doing No, now it's still known to Pablo. It's still now. It's still known to Jesus. Aber auch wenn ich das tue, mache ich trotzdem. Hier geht alles durcheinander. Listen. Hört her. I didn't do it because Pablo did. I did it because my wife wanted me to have more hair. Ich habe es nicht gemacht, weil Barbara es getan hat. Ich mache es, weil meine Frau es wollte. You know, and anyhow. Wie auch immer. So that's what I'm gonna do. Darum werde ich das tun. That's a great cause, I know. But I'm still gonna do life while I do my hair transplant just in Europe, not for you people here. Aber ich mache immer noch die Lives, während ich die Haartransplantation bekomme, aber dann in Europa, nicht für die Leute hier. Okay, supernatural claim for hair. Okay, übernatürliche Forderung für Haare, das ist sehr gut. Sure. Natürlich. But if that's what you have faith for, go ahead. Wenn du dafür Glauben hast, dann leg los. You will always have what you have your faith. Du wirst immer das bekommen, wofür du Glauben hast. Ich war gestern in Amerikaner. Okay, I'm gonna turn your comments off. So, die Kommentare schalte ich jetzt ab. Ihr Leute habt so viel Glauben. Let's go. Lass uns anfangen. Spiritual warfare. Geistliche Kampfführung. Before we go there. Bevor wir damit beginnen. It's my last teaching of life this week. Das ist mein letztes Live diese Woche. So, here's what I want to tell you. Möchte ich euch Folgendes sagen. Saturday. Am Samstag at 1 o'clock in the afternoon. Um 13 Uhr am Nachmittag. We will post it on my Instagram. Wir werden es auf meinen Instagram-Kanal posten. The live will be question and answer. Gibt es ein Live mit Fragen und Antworten? About prayer and of the new covenant. Über Gebet im neuen Bund. We have decided to open the question box on Saturday when we go live at 1 o'clock. Wir haben entschieden, dass wir die Fragenbox am Samstag um 1 öffnen, wenn wir live gehen. So we're going to open it and then we're going to respond as the questions come in. Und wir werden es öffnen und dann so antworten, wie die Fragen reinkommen. At Saturday 1. Am Samstag um 1 Uhr. Sunday 12 o'clock. Am Sonntag um 12 Uhr. 12 o'clock Brazil time. 12 Uhr brasilianische Zeit. I'm gonna have another live. Mache ich noch ein Live. I'm gonna have a live with a new friend of mine. Ich werde ein Live mit einer neuen Freundin von mir machen. Yeah. I can't wait to actually meet her in person. Ja, ich kann es kaum erwarten, sie persönlich zu treffen. But I feel like she's already a very good friend of mine. Aber ich habe das Gefühl, dass sie bereits eine sehr gute Freundin von mir ist. And we're gonna make a art about this too. Darüber sprechen wir später noch. Her name is Chris Cyborg. Ihr Name ist Chris Cyborg. I love her. Ich liebe sie. Although I haven't met her personally. Obwohl ich ihr noch nicht persönlich begegnet bin. But I wouldn't want to marry her because I think she'd beat the crap out of me. Aber ich möchte nicht mit ihr verheiratet sein, denn sie würde mich wahrscheinlich windelweich schlagen. I think she's the world champion in UFC lightweight or something. Olympics. Ich glaube, sie ist die Weltmeisterin im Leichtgewicht oder so etwas. I'd like her to be as my bodyguard. Ich hätte sie gerne als Bodyguard. I'm really excited to meet her. Aber ich freue mich wirklich, sie zu treffen. So we will do a live together with her. Wir werden also ein Live zusammen mit ihr machen. Sunday 12 o'clock. Am Sonntag um 12. And then afterwards I will have a pizza party in my house. Und danach gibt es eine Pizza Party in meinem Haus. No, I will have a pizza party. Nein, eine Pizza Party. I'm gonna make my own dough, fresh homemade dough. Ich werde meinen eigenen Teig machen, frischen hausgemachten Teig. I'm gonna have a pizza oven in my house. Ich habe einen Pizzaofen in meinem Haus. Heat up with wood. Der mit Holz beheizt wird. We'll make everything from scratch. Everything, sauce, everything. Wir machen alles selbst, alles die Soße. And then we're going to have the most amazing Sunday afternoon. Und dann haben wir den herrlichsten Sonntagnachmittag zusammen. And you're not invited. Und ihr seid nicht eingeladen. Because I must make sure I will leave enough pizza for Daniel. Denn ich muss darauf achten, dass genug Pizza für Daniel übrig bleibt. Okay. More. Anyhow. Okay. Last thing. Noch eine Sache. We have started to record our course. Wir haben angefangen, unseren Kurs aufzunehmen. I'm excited about what God is doing right now. Ich bin begeistert über das, was Gott gerade tut. But I'm shocked. Aber ich bin schockiert. Shocked how much religion destroyed the people of God. Schockiert darüber, wie sehr Religion das Volk Gottes zerstört hat. There's a mix of shock and anger and sadness in my heart. Es ist eine Mischung aus Schock und Ärger und Traurigkeit in meinem Herzen. You know, some of the messages when I read it, I just want to cry. I literally want to weep. Wisst ihr, bei manchen Nachrichten, die ich bekomme, könnte ich einfach heulen. Ich möchte wirklich weinen. I got a message today from Poland. Heute kam eine Nachricht aus Polen. That somebody said that Ananias and Sapphira died because they didn't tithe. Wo jemand sagte, dass Ananias und Sapphira gestorben sind, weil sie den Zehnten nicht gegeben haben. And now people are und jetzt haben die Menschen Angst. They didn't tithe, yeah. Sie haben den Zehnten nicht gegeben, ja. And now people are in fear because they can't afford to tithe, that they might die too. Und jetzt haben Menschen Angst, weil sie es sich nicht leisten können, den Zehnten zu bezahlen und dass sie jetzt ebenfalls sterben könnten. Listen, this religion, the more I realize what's going on, the sadder my heart gets. Hör zu, je mehr ich realisiere, was Religion alles macht, desto trauriger wird mein Herz. We have to set the people of God free. Wir müssen das Volk Gottes freisetzen. I've heard the cry of the heart of God for many years now. Ich habe den Schrei aus Gottes Herzen nun seit vielen Jahren gehört. And this is what he said to me. Und er hat das zu mir gesagt. You know, when the people of Israel were in Egypt under captivity. Wisst ihr, als das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war, sagte Gott. God said to Moses, go to Pharaoh. Gott sagte zu Mose, geh zum Pharao. And tell him, Pharaoh, let my people go. Und sagte ihm, Pharao, lass mein Volk ziehen. That they may worship me. Damit sie mich anbeten können. And listen, I've heard the same cry from the heart of God. Ich habe denselben Schrei von Gottes Herzen gehört. He's saying to many pastors. Er sagt zu vielen Pastoren. Let my people go. Go. Lass mein Volk gehen. They belong to me. Sie gehören mir. They don't belong to you. Sie gehören nicht dir. There is a cry in the heart of God for the people of God to be set free. Es ist ein Schrei aus Gottes Herzen, dass das Volk Gottes freigesetzt wird. We have to pick up this cry of the heart of God and help the people of God to come into freedom. Wir müssen diesen Schrei aus Gottes Herzen aufnehmen und den Menschen helfen, in die Freiheit zu kommen. So let's use this last life just to talk about spiritual warfare. Und darum nutzen wir dieses letzte Live, um über geistliche Kampfführung zu reden. Does a spiritual war exist? Existiert geistlicher Kampf? Of course. Ja, natürlich. Does it exist the way you think? Existiert so, wie ihr denkt? Probably not. Wahrscheinlich nicht. Why does it probably not exist? Warum existiert wahrscheinlich nicht so? This is why. Der Grund ist dieser. Look, most of the stuff we've learned about prayer, we've learned from the Old Covenant. Die meisten Dinge, die wir über Gebet gelernt haben, haben wir aus dem Alten Bund gelernt. Most of the stuff we've learned about spiritual warfare, we also learned from the Old Covenant. Die meisten Dinge, die wir über geistliche Kampfführung gelernt haben, haben wir ebenfalls aus dem Alten Bund gelernt. So here's the problem. Also das Problem ist folgendes. Because we learned it from the Old Covenant. Weil wir es aus dem Alten Bund gelernt haben. Because we read the Bible through the lenses of the Old Covenant. Weil wir die Bibel durch die Brille des Alten Bundes lesen. What do we do? Was machen wir dann? We take Bibles in the New Testament and the New Covenant and interpret them wrong. Wir nehmen Bibelverse aus dem Neuen Testament und interpretieren sie falsch. Because we interpret them through the lenses of the Old Covenant. Denn wir interpretieren sie durch die Brille des Alten Bundes. es. And you will always have what your heart believes. Und du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. If your heart believes that this is awful spiritual war, wenn dein Herz glaubt, dass dieser schreckliche geistliche Kampf stattfindet, where the devil can attack and do all sorts of stuff against, in dem der Teufel angreift und all die Dinge gegen dich tut, you will have what your heart believes. Dann wirst du haben, was dein Herz glaubt. Because by that faith you give the devil an authority he doesn't even have. Denn durch diesen Glauben gibst du dem Teufel die Autorität, die er gar nicht hat. He's a liar, he's a loser. Er ist ein Lügner, ein Verlierer. Defeated, it's over. Er ist besiegt, es ist vorbei. But if we hand the defeated enemy authority, doch wenn wir dem besiegten Feind Autorität geben, then he will do whatever we let him do. Dann wird er das tun, was wir ihm erlauben. We've started to record our first course. Wir haben angefangen, unseren ersten Kurs aufzunehmen. I hope to have it done in a month. Ich hoffe, dass ich ihn in einem Monat fertig habe. It's going to be a professional teaching course. Es wird ein professioneller Lehrkurs sein. I want to do 10 courses. Ich möchte 10 Kurse machen. Faith, the new covenant. Glaube, der neue Bund. Life without limits. Leben ohne Begrenzungen. People have to learn how to live by faith. Die Leute müssen lernen, aus Glauben zu leben. So I'm creating a whole apostille, a whole textbook. Darum mache ich eine ganze Gebrauchsanweisung. I'm creating a hopefully 20 to 30 hours of solid, straight teaching. Ich nehme hoffentlich 20 bis 30 Stunden mit solider, klarer Lehre auf. That will change your life in a way you've never experienced. Und diese werden euer Leben auf eine Weise verändern, wie ihr euch das nie vorgestellt hättet. And help you live by faith that brings the supernatural into your daily life. Und sie helfen euch im Glauben zu leben und das Übernatürliche in euer tägliches Leben zu bringen. Time is short. Jesus is coming back soon. Die Zeit ist kurz. Jesus kommt bald zurück. Wir müssen das Beste aus der Zeit machen. We make the most out of time. Und wenn wir alles durch die Brille des alten Bundes betrachten, so if we understand everything through the lenses of the old covenant, ja, wenn wir alles durch die Brille des alten Bundes betrachten, we don't understand spiritual warfare. Verstehen wir geistliche Kampfführung nicht. It's funny how many people have built spiritual warfare based on Daniel. Es ist komisch, wie viele Menschen das Gefühl haben, dass geistliche Kampfführung auf Daniel basiert. 21 days of fasting. 21 Tage Fasten. Prince of Persia, the Prince of Greece. Der Prinz von Persien, der Prinz von Griechenland. The Archangel Michael coming into this battle. Dass der Erzengel Michael in diesen Kampf kommt. Listen. Hör zu. Yes, that happened. Ja, das ist passiert. Yes, it's in the Bible. Ja, es ist in der Bibel. But everything changed with the cross. Aber alles hat sich mit dem Kreuz verändert. You have to understand that. Ihr müsst das verstehen. The cross changed everything. Das Kreuz hat alles verändert. You cannot base anything you believe in your life without the finished work of the cross. You can't do that. Ihr könnt nichts in eurem Leben auf etwas anderes aufbauen als auf das vollbrachte Werk am Kreuz. Das könnt ihr nicht machen. But it's gonna mess up your life. Natürlich könnt ihr das machen, wenn ihr wollt, aber es wird euer Leben durcheinander bringen. It's not worth it to live like. Es lohnt sich nicht, so zu leben. So here's an important truth. Also hier ist eine wichtige Wahrheit. That's a key for you to successfully understand spiritual warfare. Das ist ein Schlüssel, damit du verstehst, worum es bei geistlicher Kampfführung geht. The devil has never been God's opposite. Der Teufel war nie Gottes Gegenteil. It's a lie. Das ist eine Lüge. It's a complete lie. Es ist eine vollkommene Lüge. So people have this wrong, weird philosophy. Die Leute haben diese falsche, seltsame Philosophie. That is war between God and the devil. Dass es einen Krieg zwischen Gott und dem Teufel gibt. Or this soccer game. Oder so etwas wie ein Fußballspiel. Let's see who's gonna win the game. Mal schauen, wer gewinnt. God scored a goal. Oh, Gott hat ein Tor geschossen. Yay! Yay! We're gonna win. Wir werden gewinnen. The devil scored a goal. Oh nein, der Teufel hat ein Tor geschossen. Oh nein. Oh no. Oh no. Why did he do that? Warum hat er das gemacht? Listen, I can't hear these words anymore. I just can't. Hör zu, ich kann das wirklich nicht mehr hören. There's so much resistance. Es gibt so viel Widerstand. This is spiritual. Das ist geistlich. That has to be a powerful conference because there's so much resistance. Das wird bestimmt eine vollmächtige Konferenz werden. Es gibt so viel Widerstand. Resistance is in your head. Der Widerstand ist in deinem Kopf. You need to stop believing that garbage. Und du musst aufhören, diesen Müll zu glauben. Why do we give the devil authority he doesn't even have? Warum geben wir dem Teufel Autorität, die er gar nicht hat? I told you guys the story. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt. That I was robbed in Belgium. Dass ich in Belgien ausgeraubt wurde. Car smashed, the windows, everything robbed. Die Autofenster wurden eingeschlagen und alles wurde geklaut. Everything. Alles. Everything, yeah, suitcase, credit card, everything. Koffer, Kreditkarten, einfach alles. It was the night before a conference. Und es war der Abend vor der Konferenz. It was the first of that type of youth conference in Europe. Es war die erste Jugendkonferenz dieser Art in Europa. And I will never forget. This is a very sweet lady. She's a super friend of mine. Und ich werde das nie vergessen. Da war eine wirklich liebe Frau. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. I'm not saying this in an accusative way because she's a very, very, very close friend. Und ich sage das nicht in einer anklagenden Art, denn sie ist eine sehr enge Freundin von mir. She's just been taught wrong. Sie hat einfach das Falsche gelernt. And she said to me. Und sie sagte zu mir. Wow, such an attack of the devil. This has got to be a powerful conference. Wow, was für ein Angriff des Teufels. Das wird eine vollmächtige Konferenz werden. And I said no. Und ich sagte, nein. The conference is going to be powerful, and it was. Die Konferenz wird vollmächtig werden, und das war sie auch. But I said, that was not the devil. Aber ich sagte, das war nicht der Teufel. What? Yeah. Sie sagte, echt? Yeah. I said, the devil can't do that to me. Ich sagte, der Teufel kann mir das nicht antun. The devil can't do that to me. Der Teufel kann mir das nicht antun. He doesn't have the authority, he doesn't have the right. Er hat die Autorität nicht und er hat dazu kein Recht. So my friend said, but then if the devil, if this wasn't the devil, well, who was it? Und meine Freundin fragte, aber wenn der Teufel das nicht war, wer war es dann? I said, well, bad people do bad things. Ich sagte, ja, schlechte Menschen machen schlechte Sachen. You never heard about that? Hast du das noch nie gehört? There are bad people in this world who actually rob other people. Es gibt böse Menschen in dieser Welt, die tatsächlich andere Menschen ausrauben. That's what they do. Das machen sie einfach. Please listen, my friend. Bitte hört zu, meine Freunde. Don't give the devil authority that he doesn't have. Gebt dem Teufel keine Autorität, die er nicht hat. Listen, he never has been the opposite of God. Hört zu, er war niemals das Gegenteil von Gott. You know, like the opposite is like light and darkness, the two opposites. Zum Beispiel, ein Gegenteil ist Licht und Dunkelheit. Die stehen einander gegenüber. You know, and people have this idea. Und Leute haben einfach diese Vorstellung. Oh no, the devil's got it going. Oh nein, der Teufel hat ein Tor geschossen. Who's gonna win the game? Wer wird das Spiel gewinnen? Pray. Lasst uns beten. Pray. Betet. Every Christian go to spiritual warfare. Jeder Christ muss geistliche Kampfführung machen. So we go to spiritual warfare. Also betreiben wir geistliche Kampfführung. We fight, fight, fight, fight, fight. Wir kämpfen, kämpfen, kämpfen. God scores a goal. Und Gott schießt ein Tor. Yay! Yay! 2-1. 2-1. Let's see who wins. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. I read the last page of the book. Ich habe die letzte Seite des Buches gelesen. You know how the game is going to finish? Wisst ihr, wie das Spiel ausgehen wird? With Jesus triumphant. Mit einem Triumphzug von Jesus. With the church triumphant. Mit dem Triumph der Gemeinde. He's coming back for bride without spot, without wreck. Jesus kommt zurück zu einer Braut ohne Flecken und Runzeln. That's how the game ends. Und so endet das Spiel. I've seen the end of the game. Ich habe das Ende des Spiels gesehen. You really think that Jesus is stressed about what's going to happen. Denkt ihr wirklich, dass Jesus gestresst darüber ist, was passieren wird? The Bible says that God sits on his throne and laughs at his enemies. Die Bibel sagt, dass Gott auf seinem Thron sitzt und über seine Feinde lacht. Wir haben Panik und Gott lacht. Don't you think something needs to change? If we're the children of God, we should laugh at the devil too. Denkt ihr nicht, dass sich da etwas ändern muss? Wir sind die Kinder Gottes und wir sollten ebenfalls über den Teufel lachen. He is never been God's opposite. God is God and the devil is created. Er war nie das Gegenteil von Gott. Gott ist Gott und der Teufel wurde geschaffen. If there would be an opposite of the devil, wenn es ein Gegenteil vom Teufel gäbe, maybe we could say the Archangel Michael, maybe. Dann könnten wir vielleicht sagen, dass es der Erzengel Michael ist. Vielleicht. But I don't know who invented this, that God and the devil are the two opposites. Aber ich weiß nicht, wer das erfunden hat, dass Gott und der Teufel die beiden Gegenstücke sind. It's a lie. Es ist eine Lüge. He is a created being. Er ist ein Geschöpf. And he is not only created being, he's completely defeated. Und er wurde nicht nur geschaffen, er wurde auch vollkommen besiegt. Listen, I have a strong sense of justice. Hört her, ich habe ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. I don't like things that are unjust. Ich mag keine Ungerechtigkeiten. You know, there's something that's really unjust. It's happening right now. Wisst ihr, es gibt etwas wirklich Ungerechtes, das gerade jetzt passiert. Here is the injustice. Und hier ist die Ungerechtigkeit. There's a war going on. Es gibt einen Krieg, der ist im Gange. That's very unjust. Und der ist sehr ungerecht. And it's the war of you against the devil. Und das ist der Krieg zwischen dir und dem Teufel. You know why it's unjust? Wisst ihr, warum er ungerecht ist? Because you are the son of the living God. Weil ihr die Söhne des lebendigen Gottes seid. With the same authority of Jesus Christ. Mit derselben Autorität wie Jesus Christus. The devil is a little mouse with his teeth pulled out, who's been defeated. Und der Teufel ist eine kleine Maus mit gefletschten Zähnen, der bereits besiegt ist. That's very unfair. Und das ist sehr unfair. It's like, I mean, sarcastically. Sarkastisch gesprochen. You could almost say, oh, poor devil, I feel sorry. Da könnte ich fast sagen, oh, du armer Teufel, ich habe Mitleid mit dir. Yeah, I feel sorry for him. Natürlich habe ich kein Mitleid mit dem Teufel. I mean, I don't feel sorry for the devil. Aber. But you have to understand, it is the most unfair fight that exists. Aber ihr müsst verstehen, dass das der ungerechteste Kampf ist, den es überhaupt gibt. A son of God with the authority of Jesus, that's you. Ein Sohn Gottes mit der Autorität von Jesus, das bist du. In a fight against a devil who is powerless, who is defeated, and who's been made a spectacle. In einem Kampf gegen den Teufel, der machtlos und besiegt ist und aus dem ein Spektakel gemacht wurde. Listen. Hör zu. All the spiritual war stuff I inherit is, I'm sorry to tell you this, but most of the spiritual war is in the most prideful and arrogant people. Tut mir leid, dass ich es so sagen muss, aber die meisten dieser geistlichen Krieger sind die stolzesten und arrogantesten Menschen. You should have seen, I am the warrior. Ihr hättet das sehen sollen. Ich bin der Krieger. I fought a spiritual war. Ich habe einen geistlichen Krieg ausgefochten. If I wouldn't have fought a spiritual war, we would have not experienced this. Wenn ich diesen geistlichen Krieg nicht gekämpft hätte, hätten wir das nicht erlebt. Get off your high horse. Steig von deinem hohen Ross herunter. Really think that you have authority in yourself and the devil is also. Denkst du wirklich, dass du aus dir selbst Autorität hast und dass der Teufel genauso stark ist? Study the Bible according to the New Covenant. Studiere die Bibel gemäß nach dem neuen Bund. Let me read this to you. Und lass mich euch etwas vorlesen. Kolosser 2, Vers 15. Look what it says. Schaut, was er sagt. Having, I love this. Oh, ich liebe das. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them triumphing over them in it. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat ihm den Triumph über sie. On Sunday I'm gonna do a live with a very strong woman, Chris Cyborg. Dazu am Sonntag mache ich ein Live mit einer sehr starken Frau, Chris Cyborg. The spiritual warfare is about as unfair as the fight would be with Daniel against Chris Cyborg. Der geistliche Kampf ist genauso unfair, wie als wenn Daniel gegen Chris Cyborg kämpfen würde. I think it will be over in a few seconds. Ich glaube, es wären ein paar Sekunden vorbei. In fact, if he would be smart, he would run out of the room. Genau genommen, wenn er klug wäre, würde er aus dem Zimmer rennen, bevor der Kampf beginnt. You probably would, wouldn't you? Das würdest du wahrscheinlich tun, oder? Na, ich würde nicht mal drauf reagieren. That's what the devil knows. Genau das weiß der Teufel. He knows it. Er weiß es. Look, here's what the Bible says what happened to the cross. Folgendes sagt die Bibel, was am Kreuz passiert ist. This talks about the cross. Das spricht vom Kreuz. Talks about a finished work of my Jesus. Es spricht über das vollbrachte Werk von meinem Jesus. Look what he did on the cross. Schaut, was er am Kreuz tat. He disarmed, that means he took the arms away. Er entwaffnete, das heißt, er nahm alle Waffen weg, die Gewalten und Mächte. And then he made a public spectacle triumphing over them. Und dann stellte er sie öffentlich zur Schau. You don't understand what this means. Ihr habt nicht verstanden, was das bedeutet. But you will now. Aber jetzt werdet ihr es verstehen. Because in the Roman Empire, denn im Römischen Reich, they did something to completely humiliate a king that they defeated. Im Römischen Reich taten sie etwas, um einen König, den sie besiegt hatten, total zu demütigen. Here's what they did. Und sie machten Folgendes. They took his arms away. Sie nahmen ihm seine Waffen weg. And then they undressed him naked. Und dann zogen sie ihn nackt aus. Naked. Nackt. Then they put a chain around his neck. Er bekam eine Kette um den Hals. And they chained his hands. Und sie fesselten auch seine Hände mit Ketten. And they dragged him naked, tied through the street. Und sie zerrten ihn nackt und gefesselt durch die Straßen der Stadt. That's what this Greek word means. Und genau das meint dieses griechische Wort. Made a public spectacle. Ihn öffentlich zur Schau stellen. What Jesus did on the cross? Wisst ihr, was Jesus am Kreuz tat? Stripped the devil naked and he publicly embarrassed. Er hat den Teufel nackt ausgezogen und demütigte ihn öffentlich. Revelation says this. In der Offenbarung steht, I'm he who was dead but is alive. Ich war tot und siehe, nun bin ich lebendig. And he lives forevermore. Und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Look what he says then. Und dann heißt es, I hold the keys of death and hell. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. My Jesus holds this key. Mein Jesus hat diese Schlüssel. The devil doesn't have a single key. Der Teufel hat keinen einzigen Schlüssel. I'm shocked. Ich bin schockiert. I'm shocked how God and the devil get blamed for the coronavirus. Ich bin schockiert, wie sehr Gott und der Teufel für das Coronavirus beschuldigt werden. Listen, God is not that evil and the devil doesn't have the power. Hör zu, Gott ist nicht böse und der Teufel hat diese Macht nicht. It's like the coronavirus. Man made that mess. Menschen haben dieses Chaos angerichtet. You know, I was shocked. Ich war schockiert. I mean, literally shocked. Ich meine buchstäblich schockiert. When I heard it preached. Als ich eine Predigt hörte. That the coronavirus is an attack of the devil against the church to stop the finances of the church from coming in. In der Predigt hieß es, dass das Coronavirus ein Angriff des Teufels gegen die Kirche ist, um zu verhindern, dass Finanzen in die Kirche kommen. Listen, people. Hör zu. Why do we give the devil so much authority? Warum geben wir dem Teufel so viel Autorität? Look, Jesus said this. Schaut, Jesus sagte auch. He said, "On this rock I will build my church." Auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. And the gates of hell, they can't prevail against. Und die Tore der Hölle können sie nicht überwältigen. If the gates of hell can prevail, we think the devil can throw a virus in the world and shut down the church. People wake up. Wenn die Tore der Hölle sie nicht überwältigen können, wie können wir glauben, dass der Teufel ein Virus in die Welt schmeißen kann, um die Kirche zu schließen? Leute, wacht auf. Please wake up. Bitte wacht auf. Look at this one. Und schaut euch das an. Colossians 1 verse 13. Kolosser 1 Vers 13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of his son of love. Kolosser 1 Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Please listen. Bitte hör zu. I wish I could do a whole week with just spiritual warfare. Ich wünschte, ich könnte eine ganze Woche nur über geistliche Kampfführung machen. But we don't. Aber das mache ich nicht. Listen. Hör zu. There are two kingdoms. Es gibt zwei Königreiche. Kingdom of darkness, kingdom of light. Das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. The kingdom of darkness has already lost. Das Reich der Finsternis hat ganz und gar verloren. The king of the kingdom of darkness has already been dragged through the city naked. Der König des Reiches der Finsternis wurde bereits nackt durch die Straßen, durch die Stadt gezerrt. That's what happened to the king of the kingdom of darkness. Und das ist mit dem König des Reiches der Finsternis passiert. You were in the kingdom. Ihr wart in diesem Reich. Through the cross. Durch das Kreuz. Jesus grabbed you. Hat Jesus dich gepackt. And he said, out of that kingdom. Und hat gesagt, heraus aus diesem Reich. That's a kingdom of losers. Das ist ein Reich der Verlierer. Bam, put you in the new kingdom. Und bang, hat dich in das neue Reich gestellt. You don't have to take the kingdom of God by force anymore. Du musst das Reich Gottes nicht mehr durch Gewalt einnehmen. Jesus said it, but Jesus didn't live in the new covenant. Jesus hat das gesagt, aber Jesus war nicht im neuen Bund. No, why you don't have to take anything by force? Wisst ihr, warum ihr nichts mehr mit Gewalt einnehmen müsst? Because the guy from whom you tried to take his kingdom by force has been defeated. Weil der Typ, dessen Reich ihr mit Gewalt einnehmen wollt, wurde bereits besiegt. And you've been put in another kingdom. Und ihr seid in ein anderes Königreich gebracht worden. The kingdom of the son of his love. In das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Listen. Hör zu. Jesus is a little bit more powerful than the devil. Jesus ist schon ein kleines bisschen mächtiger als der Teufel. That's the kingdom we are in. Und in seinem Königreich befinden wir uns. So why do we think that we are in this powerful kingdom of Jesus? Warum denken wir also, wenn wir in diesem mächtigen Königreich von Jesus sind, and we are in this incredible strong war, dass wir doch in diesem enorm starken Kampf stehen? Let me show something. Ich will euch was zeigen. Watch this. Schaut zu. The devil is the king of the kingdom of darkness. Der Teufel ist der König des Reiches der Finsternis. So this is happening. Und das passiert. See, it's dark. Seht ihr, es ist dunkel. There's very little light and it's coming from our laptop. Es gibt nur noch sehr wenig Licht und das kommt von unseren Laptops. See, it's dark here. Seht ihr, es ist hier ganz dunkel. We're in this kingdom of darkness. Wir sind im Reich der Finsternis. Most Christians do this. Die meisten Christen machen Folgendes. I rebuke this darkness. Ich weise diese Finsternis zurück. I command the darkness to go. Ich befehle der Finsternis zu gehen. Darkness, you're evil. Finsternis, du bist böse. Church, let's fast and pray. Gemeinde, lasst uns fasten und beten. A little bit more intensely. Ein bisschen intensiver, Gemeinde. Yeah. Your voice. Ich muss eure Stimme hören. Devil isn't afraid unless you scream. Der Teufel hat keine Angst, es sei denn, ihr schreit. What the heck? Was soll das denn? Still dark. Es ist immer noch dunkel. Watch. Schau her. Watch the spiritual warfare that I'm part of. Seht den geistlichen Kampf, an dem ich beteiligt bin. Let there be light. Es werde Licht. It's over. Und es ist vorbei. It's finished. Es ist vollbracht. Let there be light. Es werde Licht. I am in the kingdom of light. Ich bin im Reich des Lichts. If you are in the kingdom of light, then why are you trying to fight darkness? Wenn ihr im Reich des Lichts seid, warum versucht ihr dann gegen die Finsternis zu kämpfen? Listen, it's the most ridiculous theology that we have to fight darkness if we are in the light. Es ist eine der lächerlichsten Theologien, dass wir die Finsternis bekämpfen müssen, wenn wir doch im Licht sind. Light always wins over darkness. It's a law of physics. Licht gewinnt immer über jede Dunkelheit. Das werden dir alle Physiker erzählen. To scream to the darkness to stop being dark. Everybody would think you lost your brain. Die Finsternis anzuschreien, dass sie aufhört, dunkel zu sein, da denkt doch jeder, dass ihr den Verstand verloren habt. But that's the spiritual warfare we evangelicals have fun. I used to do it decades ago. Aber das ist die Art von geistlicher Kampfführung, die wir Evangelikalen gemacht haben. Und ich habe das selber auch gemacht vor Jahren. Until one day Jesus said to me. Bis Jesus eines Tages zu mir sagte, why do you let a defeated devil do that to you? Warum lässt du zu, dass ein besiegter Teufel dir das antut? Next time a demon tried to attack me and hurt me. Als das nächste Mal ein Dämon versuchte, mich anzugreifen und mich zu verletzen, I said, devil. Da sagte ich, Teufel, game over. Das Spiel ist vorbei. Game over. Spiel ist vorbei. He ran. Und er rannte davon. Listen. Hör zu. Here is the reality. Das ist die Realität. If you're a Christian, wenn du ein Christ bist, no matter how smart you are, egal wie klug du bist, no matter how perfect you are, egal wie perfekt du bist, no matter what you've achieved, egal was du erreicht hast, you're a Christian. Wenn du ein Christ bist, you're in Christ. Wenn du in Christus bist, through faith of the finished work, durch Glauben an das vollbrachte Werk, here's the truth. Dann gilt diese Wahrheit. The devil is so scared of the moment when you wake up in the morning. Der Teufel hat so große Angst vor dem Augenblick, in dem du aufwachst am Morgen. Every night he's hoping that you don't wake up because he knows if you know who you are, he's in trouble. Jede Nacht hofft er, dass du nicht aufwachst, denn er weiß, wenn du weißt, wer du bist, dann hat er ein Problem. You are not in his kingdom, you're in a different kingdom. Du bist nicht in seinem Königreich, du bist in einem anderen Königreich. You didn't enter that kingdom before, so you were thrown into that kingdom. Und du bist nicht durch Gewalt in dieses Königreich hineingekommen, du wurdest hineingeworfen. Look at this. Schaut euch das an. Ephesians 1, verse 22. Epheser 1, Vers 22. Here's what the Bible says. Die Bibel sagt hier, he put everything under his feet and gave him to be head over all things to the church, beautiful, which is his body, beautiful, the fullness of him who fills all, wow, in all. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die ein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Let's look at this again. Schauen wir uns das nochmal an. He put everything under his feet. Er hat alles unter seine Füße gestellt. If Jesus is the head, then we are the body. Wenn Jesus das Haupt ist und wir der Leib, then he put everything under where? Dann hat er alles wohin gestellt? Everything is under the authority of Jesus. Alles ist unter der Autorität von Jesus. Well, technically that's true. Ja, streng genommen stimmt das. But you can't separate me from Jesus. Aber ihr könnt mich nicht von Jesus trennen. Because here's what the Bible says. Denn die Bibel sagt, he who abides in him is one spirit with him. Wer in ihm bleibt, ist ein Geist mit ihm. Do you know what my real name is? Wisst ihr, was mein eigentlicher Name ist? I'm gonna record a whole course about our real DNA. Ich werde einen ganzen Kurs über unsere wahre DNA aufnehmen. I'm Reinhard Jesus. Ich bin Reinhard Jesus. This is Daniel Jesus. Das ist Daniel Jesus. That's blasphemy. Das ist Blasphemie. Quit being religious. Hör auf, religiös zu sein. Why? Warum? Is this what you see here? This here? Is this Reinhard? Ist das, was ihr hier seht, ist das Reinhard? Is this Reinhard? Ist das Reinhard? No. Nein. That's the head. Das ist der Kopf. Look. Schau. This is Reinhard. Das ist Reinhard. This whole thing is Reinhard. Das Ganze ist Reinhard. If you separate the head from the rest of the body, it's not Reinhard anymore. Wenn ihr den Kopf vom Rest des Körpers abtrennt, dann ist das nicht mehr Reinhard. Nobody would ever say, oh, I met Reinhard the day. He was walking through the town, but the head wasn't with him. Niemand würde sagen, oh, ich habe heute Reinhard getroffen. Er geht hier mit uns spazieren, aber der Kopf war nicht dabei. The head and the body is one. Der Kopf und der Leib sind eins. Jesus is the head, we the church of the body. Jesus ist der Kopf, wir sind die Gemeinde, der Leib. So Jesus and me are one. Also sind Jesus und ich eins. If Jesus and me are one, I'm Jesus. Und wenn Jesus und ich eins sind, dann bin ich Jesus. I'm not your savior. Ich bin nicht euer Retter. But I as the body of Christ am part of Jesus with the same DNA. Aber ich als Leib Christi bin ein Teil von Jesus und ich habe dieselbe DNA wie Jesus. So, we have to rush. There's so many things to say. Oh, ich muss mich beeilen. Es gibt so viel zu sagen. So what Jesus said. Also, was sagte Gott? He says he put everything, every authority, every power under the feet of Jesus. Er sagte, er hat alles, jede Autorität und Macht unter die Füße von Jesus gestellt. And he gave him to be the head over the church. The church. Und gab ihn als Haupt der Gemeinde. Not over an institution that meets once a week. Nicht eine Institution, die sich einmal in der Woche trifft. I'm not against meeting once a week. I'm looking forward when church meets again and I can go. Ich bin nicht gegen wöchentliche Treffen. Ich freue mich, wenn die Gemeinde sich wieder trifft und ich kann hingehen. But the Bible doesn't talk about an institution that meets once a week. It's talking about the body of Christ put together as living stone. Aber die Bibel spricht nicht von einem Treffen einer Institution einmal wöchentlich. Sie spricht vom Leib Christi, der zusammengefügt ist aus lebendigen Steinen. This is the church. Das hier jetzt gerade ist Gemeinde. So where is every power, every authority? Also wo ist jede Macht und Autorität? Right here. Genau hier. Under the feet. Unter den Füßen. Look, I don't like to talk to the devil. Schau, ich rede nicht gerne mit dem Teufel. I prefer to talk to Daniel or to my wife or to my angel. Ich rede lieber mit Daniel oder meiner Frau oder meinen Engeln. Or to Jesus. Oder mit Jesus. I don't like to waste time talking to a guy that's already. Ich möchte keine Zeit damit verschwenden, mit einem Typ zu reden, der bereits verloren hat. But if I have to talk to him. Aber wenn ich mit ihm sprechen muss. Talk to him like this. Dann spreche ich so mit ihm. What did you say? Was hast du gesagt? Stop it. Hör auf damit. What did you say? Was hast du gesagt? Stop it. Zack. That's where he is. Hör auf damit. Schau, genau da ist er. Why do Christians believe the devil is on eye level with them? Warum glauben Christen, dass der Teufel mit ihnen auf Augenhöhe ist? I'm seated with Jesus Christ in heavenly places, far above all power and all authority. Ephesians 2 verse 6. Ich sitze mit Jesus an himmlischen Orten, hoch über jeder Gewalt und jeder Autorität. Epheser 2 Vers 6. And the devil is underneath me. He's not. Und der Teufel ist unter mir. Er ist nicht auf Augenhöhe mit mir. It's a completely unfair fight. Es ist ein total ungerechter Kampf. Here's the question so many people have to me. Hier ist die Frage, die mir so viele Leute stellen. But Reinhard, aber Reinhard, if this is true, wenn das wahr ist, why do I experience so much resistance? Warum erlebe ich dann so viel Widerstand? Why do I have in my family so much spiritual battle? Warum gibt es in meiner Familie so viele geistliche Kämpfe? I know. Ich weiß es nicht. Figure that out. Finde es heraus. Maybe because you believe the wrong things and by that you let the devil do whatever he wants. Vielleicht weil du die falschen Dinge glaubst und dadurch dem Teufel erlaubst, das zu tun, was er will. But maybe it's something else. Aber vielleicht ist es auch was anderes. Maybe you make a lot of bad choices and have a lot of awful consequences and now you need somebody to blame. Vielleicht triffst du viele schlechte Entscheidungen und du erlebst viele schreckliche Konsequenzen und jetzt brauchst du jemanden, dem du die Schuld in die Schuhe schieben kannst. It's easy to blame the devil. Es ist leicht, den Teufel zu beschuldigen. Oh, the devil destroyed my marriage. Oh, der Teufel hat meine Ehe zerstört. I never loved my wife like Christ loves the church. Ich habe meine Frau nie so geliebt, wie Christus die Gemeinde liebt. And then I blame the devil for our marriage being destroyed. Und dann beschuldige ich den Teufel, dass unsere Ehe zerstört ist. Just think about that. Denk drüber nach. What about the spiritual warfare? Also, was ist mit geistlicher Kampfführung? Well, which spiritual warfare? Welche geistliche Kampfführung? Reinhard, Ephesians chapter 6, verse 10. Aber Reinhard, Epheser 6, Vers 10. All right, let's look at Ephesians 6. Na, schauen wir uns Epheser 6, Vers 10 an. I'm gonna be fair to go through Ephesians 6, 10. Ich werde fair sein und darum gehen wir durch Epheser 6, Vers 10. Let's take the whole spiritual warfare concept. Dazu nehmen wir das ganze Konzept der geistlichen Kampfführung. Forget everything you've ever been taught by whoever. Vergiss alles, was du jemals gelernt hast, von wem auch immer. Let it be deconstructed in your mind. Lass zu, dass es in deinem Denken abgebaut wird. Listen, we need to stop giving the devil so much honor. Wir müssen aufhören, dem Teufel so viel Ehre zu geben. It's like, don't do that. Ah, das können wir echt nicht machen. So how does the whole spiritual warfare part in the Bible even start? Wie fängt der Teil über geistliche Kampfführung in der Bibel überhaupt an? Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. That's the first thing. Das ist der erste Teil. So the first thing Paul says, quit trying to be clever, smart and strong. Das erste, was Paulus sagt, ist, hört auf zu versuchen, clever, klug und stark zu sein. Take the strength of the Lord. Nehmt die Stärke des Herrn. That's appropriate faith. Das ist nehmender Glaube. I'm strong in the Lord and in the might of his power. Ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Teufel ist ein Verlierer, ich bin ein Gewinner. You didn't do that. We don't, it doesn't make sense in Portuguese. Oh, Portuguese doesn't make sense. I'm perdedor. Well, eu sou vencedor. That's the first thing. Das ist der erste Teil. You don't even think that you can do anything unless you live in the strength of the Lord. Bildet euch nicht mal ein, dass ihr irgendetwas tun könnt, wenn ihr nicht in der Stärke des Herrn lebt. But look, he keeps going. Aber schaut, es geht noch weiter. Put on the whole armor of God. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. For we wrestle not against flesh and blood. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. But against the powers and principalities. Sondern gegen die Herrschaften und gegen die Gewalten. Against the rulers of darkness in this age. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis in dieser Weltzeit. The spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. True. Das stimmt. Your fight is against the devil. Euer Kampf ist gegen den Teufel. Well, Reinhard, you said to me the devil is defeated. Aber Reinhard, du hast zu uns gesagt, dass der Teufel besiegt ist. Well, but the Bible says that you fight against the devil. Und trotzdem sagt die Bibel, dass ihr gegen den Teufel kämpft. I can't change the Bible. Ich kann die Bibel nicht verändern. Of course you have it. There's a spiritual warfare going on. Selbstverständlich findet ein geistlicher Kampf statt. Let's look at this verse again. Schauen wir uns den Vers noch einmal an. This time in the light of the covenant and this time with the right glasses. Doch dieses Mal im Licht des neuen Bundes und mit der richtigen Brille. I'm really having fun making fun of the devil, don't I? Es macht wirklich Spaß, sich über den Teufel lustig zu machen, oder? I love it when I can tell people that he's a loser, the liar. Ich liebe es, wenn ich den Leuten erzählen kann, dass er ein Verlierer und ein Lügner ist, der besiegt wurde. Love it, love it, love it. Ich liebe es einfach. Look here, what it says. Schaut, so geht's weiter. That you may be able to stand. Dass ihr widerstehen könnt. So the first thing that God wants you to do is to stand. Also das erste, was Gott von euch möchte, ist, dass ihr stehen bleibt. Most people who I've seen in spiritual warfare, they're on the ground, whining and crying for God to help them up. Die meisten Menschen, die ich bei geistlicher Kampfführung beobachtet habe, sind am Boden und jammern und schreien zu Gott, dass er ihnen aufhilft. Oh, the devil stole this, the devil broke my car, the devil made me sick, the devil, devil, devil, devil. Oh, der Teufel hat das gestohlen, der Teufel hat mein Auto kaputt gemacht, er hat mich krank gemacht, der Teufel, der Teufel. The whole purpose of the devil is to stand firm. Der ganze Sinn des Teufels ist, dass ihr feststeht. Listen. Hör zu. I heard this story. I think it's really funny. Ich habe diese Geschichte gehört und finde sie wirklich lustig. This person said that the devil got them into debt. Eine Person sagte, dass der Teufel sie in Schulden hineingebracht hatte. So the pastor said, okay, I'm going to help you overcome the devil. Also sagte der Pastor, ich werde dir helfen, den Teufel zu überwinden. He said, because I love you so much. Und weil ich dich so sehr liebe. I'm going to help you come out of the consequences of the awful things the devil did. Werde ich dir helfen, aus den Konsequenzen und den schrecklichen Dingen herauszukommen, die der Teufel dir angetan hat. He said, you bring me a credit card statement. Er sagte, bring mir deine Kreditkartenabrechnung. And the pastor said this. Und der Pastor sagte. So he looked at the credit card statement. Er schaute die Kreditkartenabrechnung an. And he said, oh, restaurant, and this cost whatever, $50. Er sagte, oh, Restaurant, und das hat so $50 gekostet. He said, did the devil eat this? Er fragte, hat der Teufel das gegessen? No. I have a switch from GNL. Not buying that. Okay, dann bezahle ich das nicht. Oh, a nice new suit. Oh, guck, ein schöner neuer Anzug. Did the devil buy this suit? Hat der Teufel den Anzug gekauft? There. No. Nein. Not buying it. Dann bezahle ich ihn nicht. He said, I'm paying everything that the devil owes on this credit. Er sagt, ich bezahle alles, was der Teufel mit dieser Kreditkarte bezahlt hat. Because you said the devil goes into debt and I'm going to help you get out of the problem of the devil. Denn du hast gesagt, dass der Teufel dich in Schulden hineingebracht hat und ich werde dir bei dem Problem helfen. See what I'm trying to say? Seht ihr, was ich sagen möchte damit? So the first thing that God wants to do is stand. Das erste, was ihr tun müsst, ist stehen bleiben. Not lay on the floor whining and crying because the devil has just hit you. Nicht auf dem Boden liegen und jammern und weinen, weil der Teufel dich geschlagen hat. Look at this. Schaut zu. Stand against what? Wogegen sollt ihr widerstehen? Look, put on the whole armor of God. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. You may be able to stand against all the wiles of the devil. Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. If you look in the original Greek, im griechischen Urtext. Here is the word wild. Ist die Definition für Kunstgriffe. Somebody who is lying in the dark and then trying to catch you by surprise and trick you. Jemand, der im Dunkeln liegt und dann versucht, dich zu überraschen und auszutricksen. He wants to trick you. Er möchte euch austricksen. There is no evidence in Ephesians chapter 6 that we're fighting against the devil that has real authority. Es gibt keinen Beweis in Epheser 6, dass wir gegen den Teufel kämpfen, der echte Autorität hat. If the devil would have real authority, then why would he try to trick you? Wenn der Teufel doch echte Autorität hätte, warum würde er dann versuchen, dich auszutricksen? You see, we're not fighting against the devil, we're fighting against his tricks. Schau, wir kämpfen nicht gegen den Teufel, wir kämpfen gegen seine Tricks. I believe in spiritual warfare. Ich glaube an geistliche Kampfführung. I really do. Das tue tue ich wirklich. Here is the spiritual warfare. Hier ist der geistliche Kampf. I'm a more than overcomer through Christ Jesus. Ich bin mehr als ein Überwinder in Christus Jesus. I'm fighting against a completely defeated devil. Ich kämpfe gegen einen vollkommen besiegten Teufel, that is so frustrated, der so frustriert ist, so desperate, und so verzweifelt, that he has to use tricks to get me. Dass er Tricks verwenden muss, um dich zu fangen. So I don't stand against the devil with authority, I stand against the tricks of the devil who has no authority. Ich widerstehe also nicht dem Teufel, der Autorität hat, sondern ich widerstehe den Tricks des Teufels, der keine Autorität hat. Listen again. Hört noch mal gut zu. It doesn't say that you can stand against the devil. It doesn't say that. Die Bibel sagt nicht, dass ihr dem Teufel widerstehen sollt. Das steht da nicht. It says that you can stand against the tricks, not against the devil. Es heißt, dass ihr den Tricks widerstehen sollt, nicht dem Teufel. So our war is against these powers and principalities and wicked things in heavenly places who are always trying to trick me. Also unser Kampf ist gegen diese Herrschaften und Gewalten und diese bösen Wesen in der Himmelswelt, die ständig versuchen, uns auszutricksen. Look how they have tricked the church. Schaut, wie sie die Gemeinde getäuscht haben. Look how many lies the church believed. Schau, wie viele Lügen die Gemeinde glaubt. Look how much old covenant and religious garbage the church believed. Und wie viele Dinge aus dem alten Bund und wie viel religiösen Müll die Gemeinde glaubt. That's your real spiritual warfare. Das ist unser wahrer geistlicher Kampf. The church is constantly falling for the tricks of the devil. Die Gemeinde ist ständig auf die Tricks des Teufels hereingefallen. If you don't understand that the only thing he has left is tricks, we will fall for his trick. Wenn wir nicht verstehen, dass das Einzige, was er noch hat, Tricks und Täuschungen sind, dann werden wir darauf hereinfallen. So how are we gonna stand up against the tricks? Also, wie widerstehen wir diesen Tricks? Look, I like what Peter says, the Apostle Peter. Ich mag so gerne, was Apostel Petrus hier sagt. He says this. Er sagt: The devil goes around like a roaring lion. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. First of all, the Bible never says the devil is a lion. Zuerst mal sagt die Bibel nirgends, dass der Teufel ein brüllender Löwe ist. The Bible doesn't say the devil is a lion that goes around. Die Bibel sagt nicht, dass der Teufel ein Löwe ist, der herumgeht. It says he goes around like a roaring lion. Sie sagt, er geht umher wie ein Löwe. Listen. Hör zu. Like a roaring lion. Wie ein brüllender Löwe. I've been on a safari in Africa. Ich war auf einer Safari in Afrika. Listen. Hör zu. A lion never roars when he hunts. Ein Löwe brüllt nie, wenn er jagt. Do some research. Erforsch das mal. When a lion is out hunting, he's as silent as can be. Wenn ein Löwe jagt, dann ist so leise wie möglich. You know why? Wisst ihr warum? Because he knows if he roars, the gazelle is quicker than him. Denn weiß, wenn brüllt, ist die Gazelle schneller als So he's trying very quiet to sneak up. Darum schleicht sich ganz leise an. The only way he roars, das einzige Mal, wenn brüllt, is to try to intimidate the gazelle. Ist, wenn versucht, die Gazelle zu verängstigen. When he realizes that he can't catch the gazelle by surprise. Wenn erkennt, dass die Gazelle nicht überrumpeln kann. Trying to paralyze her by fear. Versucht sie zu lähmen. He does this. Und dann macht so. Ah! Wow. You see? Ja, brüllt. Okay. Das hat nicht erwartet. Eliera, Meliora Tradutor. Hat sich, glaube ich, erschrocken. Meliora Tradutor. Você, porque você muito bom leão. Você gatinho? Aí sim, gatinho. Filho mais fofo, filho mais... Daniel ist der beste und der hübscheste Übersetzer, erst 28 und Single. Schickt mir eine Nachricht, wenn ihr Interesse habt. Dann bekommst du aber viele Nachrichten. You is fine, you is so fine. Ja, das weiß ich schon. Sorry, Leute, jetzt geht's weiter. Sorry. Yeah. Wie auch immer. He goes like a brown. Geht umher wie ein brüllender Löwe. Looking whom he can devour. Und sucht, wen verschlingen kann. Paul just been standing steadfast in the faith and he will flee. Petrus sagt, dem widersteht fest im Glauben und wird fliehen. So look, the Bible says you stand against his trick. Also schaut, ihr müsst diesen Tricks widerstehen. What are his tricks? Was sind seine Tricks? I love the scripture. Love, love, love, love, love. Ich liebe die Schrift. Ich liebe sie. 2 Corinthians. Do you remember? 11:3. Kannst du dich daran erinnern? 2. Korinther 11, Vers 3. I think so. Paul mm-hmm. says. Da sagt Paulus. He says, I fear lest the devil in his cleverness will deceive you, how he deceived Eve. Oh, I have goosebumps. Yeah. I fear like the devil in his cleverness will deceive you, like he deceived Eve away from the simplicity that is in Christ. Ich fürchte aber, dass der Teufel in seiner Schlauheit euch genauso täuschen wird, wie er Eva verführt hat und weggeführt hat von der Einfalt, die in Christus ist. Listen. Hör zu. The devil has tricks. Der Teufel hat Tricks. Deception. Täuschung. He's trying to deceive you away from the simplicity that is in Christ. Und er versucht euch durch Täuschung von der Einfalt in Christus zu entfernen. New covenant life is the most simple thing that exists. Aber das Leben im neuen Bund ist die einfachste Sache, die es gibt. Jesus died for my victory and I can enjoy his victory. Jesus starb für meinen Sieg und ich kann diesen Sieg genießen. Jesus died for my health and I can enjoy his. Jesus starb für meine Gesundheit und ich kann die Gesundheit genießen. Jesus died for my prosperity and provision, I can enjoy his prosperity and provision. Jesus starb für mein Wohlergehen und für meine Versorgung und ich kann die genießen. Here is the simplicity of Christ. Hier ist die Einfalt von Christus. It's finished. Es ist vollbracht. It's finished. Es ist vollbracht. It's finished, my friend. Es ist vollbracht. It's finished. Vollbracht. The devil is so terrified of the church who believes in the new covenant. Der Teufel hat so viel Angst vor der Gemeinde, die an den neuen Bund glaubt. He's constantly trying to trick it. Dass er dich ständig versucht auszutricksen. My wife said something so beautiful. Meine Frau hat so was Wunderschönes zu mir gesagt. It is so beautiful, I'm gonna kiss her for it. Und es ist so herrlich, dass ich sie dafür küssen werde. As soon as the life is over. Sobald das Life zu Ende ist. It's so beautiful. Es ist wunderschön. She said to me, sweetheart. Sie sagt zu mir, Liebling. Throughout the church history. Im Laufe der Kirchengeschichte. Whenever God restored new powerful truth to the church. Immer wenn Gott neue vollmächtige Dinge in der Kirche wiederhergestellt hat. It was always rejected by many Christians as heresy. Dann wurde das immer von vielen Christen abgelehnt und als Heresie bezeichnet. And she said, that's exactly what's happening today too. Und sie sagte, genau dasselbe passiert heute auch. But listen to me. Aber hört auf mich. The church is waking up. Die Kirche wacht auf. The church is tired of manipulation and control and all this stupid garbage that the devil thinks he can do to us. Die Kirche hat die Manipulation und die Kontrolle und all diesen blödsigen Müll satt, von dem der Teufel denkt, dass er sie uns antun kann. The only weapon the devil has. Die einzige Waffe, die der Teufel hat, is tricks. Das sind Tricks. Deception. Täuschung. He has nothing else. Er hat nichts anderes. He has deception and he has tricks. He has deception and he has tricks. Er hat Täuschung und er hat Tricks. Täuschung und Tricks. He's trying to trick you away from the simplicity. I love that simplicity that is in Christ. Er versucht also, dich von der Einfalt und Schlichtheit von Christus wegzulocken. Ich liebe das. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderschön? Beautiful. Hör zu. Listen, it's good. Christian life is simple. Das Leben als Christ ist einfach. My life is so simple. Mein Leben ist so einfach. I mean, literally, my life is so simple. Also wirklich, mein Leben ist ganz einfach. My life is happy, joyful. Literally, I laugh throughout the whole day. Mein Leben ist glücklich, fröhlich. Ich lache buchstäblich den ganzen Tag. Today was a super intense work day. Heute war ein super intensiver Arbeitstag. In the morning I helped my wife to train for a marathon. Am Morgen habe ich mit meiner Frau für den Marathon trainiert. I had to do 4 teachings. Ich musste 4 Lehren halten. 2 1.5 hours in German. 2x1.5 Stunden auf Deutsch. I didn't have it prepared. Und ich hatte es nicht vorbereitet. So in between one meeting the other one, I tried to prepare for the next meeting. Also zwischen den Meetings habe ich versucht, das andere Meeting vorzubereiten. So I literally worked from early morning until now, and when this life is over, I've got to work more. Also ich habe tatsächlich vom frühen Morgen bis jetzt gearbeitet, und wenn dieses Life vorbei ist, werde ich noch weiterarbeiten. I said today I didn't even have time to kiss my wife. Und heute hatte ich noch nicht mal Zeit, meine Frau zu küssen. You know what? It's been the most incredible, fun-filled day. Aber wisst ihr was? Es war der herrlichste, mit Spaß erfüllteste Tag. Life is simple with Jesus. Das Leben ist mit Jesus einfach. It's just so beautiful. Es ist einfach wunderschön. And the devil always wants to trick you away from the simplicity. Und der Teufel will euch ständig von der Schlichtheit wegführen und austricksen. So how is your spiritual warfare? Wie sieht also geistlicher Kampf aus? Well, it's simple. Take up the whole armor of God. Es ist ganz einfach. Ergreif die ganze Waffenrüstung Gottes. Why do you have to pick it up? Und warum musst du sie ergreifen? So that you may withstand in the evil day. Damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Listen. Hör zu. Not so that you can fight like a madman and at the end of the day you're bleeding and on the floor crying. Nicht damit ihr wie ein Irrer kämpfen könnt und am Ende des Tages blutend am Boden liegt und heult. That you can withstand. Sondern dass ihr widerstehen könnt. A Christian always fights from that position of victory because he it's already decided. Ein Christ kämpft immer aus der Position des Sieges heraus, denn der Ausgang ist bereits beschlossen. Look what Paul continues to say. Schaut, was Paulus weiter sagt. Stand therefore. So steht nun. Stand firm. Steht fest. The girdle in your waist with the truth. Eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. It should be there in verse probably 13. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Stand firm with the truth, having on the breastplate of righteousness. Eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. So the first thing is you take the truth. Das erste ist, ihr nehmt die Wahrheit. What's the truth? Und was ist die Wahrheit? Devil, loser, I am winner. That's the truth. Der Teufel ist der Verlierer. Ich bin der Gewinner. Das ist die Wahrheit. You take the breastplate of righteousness. Dann nehmt ihr den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Today I'm gonna get you. Heute erwische ich dich. You simply say. Und dann sagst du einfach. Really? Oh echt? Well, I'm righteous. Warum? Ich bin doch gerecht. How are you gonna touch a righteous person? Wie willst du eine gerechte Person angreifen? I'm righteous in Christ. Ich bin gerecht in Christus. You can touch me, you can touch Jesus. So that ain't working. Wenn du mich antasten kannst, dann kannst du Jesus antasten und das funktioniert nicht. Every part of the armor of God is nothing else but exactly against the lies of the devil. Jeder einzelne Teil der Waffenrüstung Gottes ist auf nichts anderes ausgerichtet als ganz präzise gegen die Lügen des Teufels. The sandals of the gospel. Die Sandalen des Evangeliums. What's the gospel? Was ist das Evangelium? It's finished. Es ist vollbracht. Devil, it's over. It is finished. Teufel, es ist vorbei. Es ist vollbracht. Then he talks about all the other parts of the armor. Und dann spricht er über all die anderen Teile der Rüstung. But look at this one. Schaut euch das an. Today is verse 16. Ich glaube, es ist Vers 16. Watch this. Guckt. Above all. Vor allem anderen. I looked this up in the Greek yesterday. Ich habe das gestern im Griechischen nachgeschlagen. Und als ich das im griechischen Urtext sah, flippte ich fast aus. Na, vielleicht war es auch Samstag. Look. Schau. Above all. Vor allem anderen. In the original Greek, this means more important than any of the other stuff I've said. Im griechischen Urtext bedeutet das wichtiger als alle anderen Dinge, die ich gesagt habe. So more important than any other part of the armor is this. Wichtiger als alle anderen Teile der Rüstung ist also Folgendes. Take the shield of faith. Ergreift den Schild des Glaubens. Because with this shield. Denn mit diesem Schild. You're going to stop the fire of every dart of the devil. Werdet ihr das Feuer jedes Pfeiles des Teufels auslöschen. Listen. Hört zu. If you have your shield of faith, wenn ihr euren Schild des Glaubens habt, the devil can shoot whatever he wants. Kann der Teufel abschießen, was er will. Not only that your shield stops his dart, dein Schild wird nicht nur seine Pfeile aufhalten, but the fire goes out. Sondern das Feuer wird verlöschen. His fire goes out on your shield of faith. Sein Feuer geht an deinem Schild des Glaubens aus. Guess why he doesn't like you to believe the right stuff. Also rate mal, warum er nicht möchte, dass du die richtigen Dinge glaubst. Because if you believe his authority, you've just given him authority by your wrong belief. Denn wenn du an seine Autorität glaubst, dann hast du ihm durch deinen Glauben, durch deinen falschen Glauben, die Autorität gegeben. So here's what you do. Und dann machst du Folgendes. You pick up your shield of faith. Du ergreifst dein Schild des Glaubens. Come on. Okay. Go ahead. Mach schon. You wanna shoot? Du willst schießen? Do you know what it means more than a conqueror? Wisst ihr, was es bedeutet, mehr als ein Überwinder zu sein? This is what it means. Es bedeutet, the world champion beats an enemy. Ein Weltmeister schlägt einen Gegner and says, come on, Reinhard. Und er sagt, komm her, Reinhard. Put your foot on his head. Stell deinen Fuß auf seinen Kopf. I dedicate this victory to you. Ich widme dir diesen Sieg. And the world champion gets out of the ring. Und der Weltmeister steigt aus dem Ring. And I stand with an unconscious enemy, my foot on his head, and like I've just won the fight. Und ich stehe dann im Ring mit meinem Fuß auf dem Kopf, als ob ich gerade selber den Kampf gewonnen hätte. We are not conquerors. Wir sind keine Überwinder. Romans 8:37, we are more than. In Römer 8, Vers 37 steht, wir sind mehr als Überwinder. Jesus, be the devil. Jesus hat den Teufel geschlagen. Und er sagte, that's your victory. Das ist dein Sieg. The devil says, don't believe it, don't believe it. Und darum sagt der Teufel, glaub das nicht, glaub das nicht. Tschüss. Saturday, 1 o'clock. Samstag, 13 Uhr.